Die Zeit, es ist 18.20 Uhr. SWR 2, Hörspiel am Sonntag. Vor 80 Jahren, am 15. September 1935, erließ Hitler die sogenannten Nürnberger Rassengesetze. Ab diesem Zeitpunkt bestand eine juristische Grundlage für die Verfolgung und Vertreibung der deutschen Juden, die im Verlauf des Zweiten Weltkrieges zu deren Massentötung führte. Der österreichische Autor und Verleger Heimrat Becker wurde 1925 in Wien geboren und starb 2003 in Linz. Sein Lebenswerk und literarischer Nachlass ist eine Nachschrift des Nationalsozialismus und des Holocaust. Mit den Methoden der konkreten Poesie bearbeitete Becker schriftliche Zeugnisse der unbeschreibbaren nationalsozialistischen Tötungsmaschinerie. Ein Prozess, der die verschleiernde und vertauschende Sprachverwendung totalitärer Systeme verdeutlicht. Gemeinsam mit Heimrat Becker hat der Hörspielmacher Ronald Steckel aus veröffentlichten und unveröffentlichten Texten das folgende Hörspiel Epitaph zusammengestellt. Heimrat Becker äußerte sich mit folgenden Worten zu seiner Arbeit: Was geschehen ist, ist mit den Formen der Literatur, die diesseits des Schreckens entwickelt wurden, nicht zu erfassen. Und doch muss, man hat keine Wahl, eine Methode gefunden werden, die der negativen Monumentalität adäquat ist. Dokumentarische Literatur durchschneidet die Fantasiestränge, paralysiert die literarischen Willensimpulse, verweist die Sekundärreflexion in den Bereich des unter anderem auch Möglichen, verneint das formulierende Entsetzen der Gedenktage, kennt keine Abnutzung, macht wieder sichtbar, was verdeckt ist durch private und öffentliche Mediokrität und ihren Hang zum Schematismus. Epitaph wurde im Jahr 2014 von der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste als Hörspiel des Monats Januar ausgezeichnet. Man sah Leute bestürzt auf der Straße. Ich habe meinen Stern vergessen. Oder sie wurden angehalten. Wo haben sie ihren Stern? Dann eilten sie mit schützend vorgehaltener Hand in ihr Quartier. Rathauspark, Burggarten, Volksgarten, Stadtpark, Parkanlagen auf dem Beethovenplatz, Franz-Josefs-Kai, Schmerlingplatz, das Besetzen der Bänke auf der Ringstraße, Augarten, Gartenanlagen auf dem Sterneckplatz, Rosenpark auf dem Erzherzog-Karl-Platz, Prater in allen seinen Teilen, Ahrenbergpark, Belvedere-Garten, Botanischer Garten, Parkanlagen auf der Erdberger Lände, Hermannpark, Modena-Park, Gartenanlage auf dem Schwarzenbergplatz, Schweizer Garten, Gartenanlagen auf der Weißgerber Lände, Resselpark, Draschepark, St. Johann-Park, Klieberpark, Parkanlage zwischen dem Heidenpark und dem Reumannhof, Parkanlage gegenüber dem Gemeindebau Margaretengürtel 76 bis 80, Esterhazy-Park, Johann-Strauß-Park, Parkanlagen auf dem Hammerlingplatz, Schönborn-Park, Benno-Park, Neudecker-Park, Gartenanlage auf der Rossauer Lände, Gartenanlagen auf dem Treppelweg längs des Donaukanals, Gartenanlage auf dem Gründen des ehemaligen Bürgerversorgungshauses in der Währinger Straße, Park vor der Votivkirche auf dem Hermann-Göring-Platz, die im Klammgallerschen Besitz stehende Gartenanlage in der Lichtensteinstraße 37, Hüblerpark, Brunnhuberpark, Wilhelmsdorfer Park, Miesbachgarten, Heidenpark, Steinbauerpark, Parkanlagen auf dem Schidivka-Platz und vor der Meidlinger Kaserne, Auerwelsbachpark, Baumgartner Casinopark, Ferdinand-Wolf-Park, Leinzer Friedhofspark, Guldenpark, Hügelpark, Maxingpark, Leitenwaldpark, Schimonpark, Streckerpark, Gartenanlage des Schlosses Schönbrunn und des Schlosses Hetzendorf, Anlagen auf der Baumgartner Höhe und beim Versorgungsheim in Leins, Märzpark auf dem Grunde des ehemaligen Schmelzerfriedhofes, Kongresspark, Rosensteinpark, Parkanlagen in der Richthausenstraße und auf dem Frauenfelder Platz, Türkenschanzpark, Schubertpark, Anton-Baumann-Park, Ebner-Eschenbach-Park, Kainz-Park, Gartenanlage auf dem Aumann-Platz, Währinger-Park, mit der Einschränkung, dass aus Verkehrsrücksichten die bloße Durchquerung von der Semperstraße zum Straßenbahnhof Währing gestattet bleibt, Heiligenstädter-Park, Saar-Park, Strauß-Lanner-Park, Wertheim-Steinpark, Parkanlagen auf dem Mortara-Platz, Allerheiligenplatz, Brigitta-Platz, Sachsenplatz, Gauss-Platz, Gartenanlage auf der Brigittenauer Lände, Hans-Smithal-Park, Jettliseer-Au-Park, Floridsdorfer-Au-Park, Wasserpark auf der oberen Alten Donau, Stadt-Lauer-Park, Parkanlage auf dem Bismarckplatz und dem Kagranerplatz, Gartenanlagen längs der Alten Donau, das gesamte Gebiet des Wienerwaldes, des Biesamberges und der Freudenau, als Ausflugsgebiet verboten. Ich bestätige hierdurch den Empfang von einem Judenstern. Ich verpflichte mich, das Kennzeichen sorgfältig und pfleglich zu behandeln und bei seinem Aufnähen auf das Kleidungsstück den über das Kennzeichen hinausragenden Stoffrand umzuschlagen. Nummer 23, ein Wintermantel. Nummer 24, 25 Damenbinden. Von der Devisenstelle gestrichen. Nummer 25, ein Schreibzeug. Nummer 26, eine Schuhcreme. Von der Devisenstelle gestrichen. Nummer 27, ein Nähzeug. Nummer 28, ein Paket Persil für Waschen der Windeln auf der Reise. Nummer 29, ein paar Kinderschuhe. Weil sie sich im Prater aufgehalten haben, weil er versucht hat, den Rennplatz in der Freudenau zu betreten, weil er Alpenhütten aufgesucht und dort genächtigt hat, weil sie ohne Genehmigung Wien verlassen und sich über einen Monat in Eisenerz aufgehalten hat, weil sie ohne behördliche Genehmigung Wien verlassen und sich nach Mariazell begeben hat, weil sie in einem Stadtbahnzug einen Sitzplatz einnahm, weil er fortgesetzt die Ausgehzeit überschritten hat, weil sie wiederholt Gaststätten, Kinos und Theater besucht hat, weil er wiederholt Kinos und öffentliche Gaststätten aufgesucht hat, weil er verbotswidrig einen Trachtenanzug trug und Unterhaltungslokale besuchte, weil er sich beim Einkauf von Zigaretten als Arier ausgab, weil sie den deutschblütigen Altwarenhändler Franz Fries gebeten haben, ihnen Lebensmittel zu überlassen, weil sie verbotswidrig im Besitz eines Rundfunkgerätes war, weil er während der Arbeit eine Arbeitsbluse ohne Judenstern getragen hat, weil er Organe der Universität Wien über seine Abstammung in Irrtum geführt hat, weil sie erst nach 2 Tagen den zusätzlichen Vornamen Sarah angenommen haben, weil er mit deutschblütigen Personen freundschaftlichen Verkehr unterhielt, weil er fortgesetzt arische Patienten behandelt hat. Wegen judenfreundlichen Verhaltens? Wegen judenfreundlichen Verhaltens? Wegen judenfreundlichen Verhaltens? Wegen judenfreundlichen Verhaltens? Weil im letztgenannten Geschäft einer Jüdin 1 Kilogramm Keks verkauft wurde, weil sie versuchte, dem Landgerichtspräsidenten Eugen Israel Stein eine größere Menge Lebensmittel zu überbringen, weil er den Juden wiederholt in der Wohnung aufgesucht und des Öfteren Lebensmittel übergeben hat, weil er an die Jüdin aus eigenen Mitteln Geld und Kleidungsstücke hat schicken lassen, weil sie von Juden Wäsche, Kleider, Pelze und Bargeld zur Aufbewahrung übernommen hat, weil sie für einen entlassenen Juden Sammlungen veranstaltet haben, weil sie mit Juden in Verbindung gestanden und diese mit Leib Geldwäsche versorgt hat, weil sie den Juden finanziell geholfen und bei ihren illegalen Ausreisebestrebungen unterstützt hat, weil er für den Juden ein arisches Ein- und Ausreisevisum zu beschaffen versucht hat, weil er die Absicht hatte, der Jüdin ein Ausweispapier mit Lichtbild zwecks Tarnung zu beschaffen, weil er mehreren Jüdinnen bei der Vorbereitung zur illegalen Auswanderung behilflich war, weil sie das Verhältnis fortgesetzt und den Juden im Jahre 1939 geheiratet hat, weil sie das Verhältnis mit einem Mischling ersten Grades fortgesetzt hat, weil sie ein rassenschänderisches Verhältnis unterhalten haben und miteinander eine Ehe eingegangen sind, weil sie ihre Wohnung an 8 Juden vermietete, weil sie 2 Wochen einen Juden und dessen jüdische Geliebte versteckt gehalten hat, weil er in seiner Wohnung seit längerem eine Jüdin verborgen gehalten hat, weil durch sie der Jude in einem Siedlungshaus an der Stadtgrenze untergebracht worden war, weil sie neuerdings einer Jüdin mehrere Tage Unterschlupf in ihrer Wohnung gewährt hat, weil ihnen bekannt war, dass es sich bei der Verborgenen um eine geflüchtete Jüdin handelte, weil sie einen Juden verborgen gehalten hat, weil sie einen Juden verborgen gehalten hat, weil sie das jüdische Ehepaar verborgen gehalten hat, weil sie Goldstein, der erblindet ist, in den letzten Monaten bei sich wohnen ließ. Jede Inanspruchnahme von Friseuren, die Benutzung von Warteräumen, Wirtschaften und sonstigen Einrichtungen, das Tragen von Orden, Ehrenzeichen und sonstigen Abzeichen, der Besuch aller Theater, Konzerte und Vorträge, Filme, artistischer Unternehmungen, Tanzvorführungen und Ausstellungen kultureller Art, das Betreten der Universität samt Nebengebäuden, das Entlehnen von Büchern aus öffentlichen oder privaten Leihbüchereien, jede Beschulung jüdischer Kinder durch besoldete oder unbesoldete Lehrer, die Benutzung öffentlicher Fernsprechzellen, die Benutzung der städtischen Autobusse, Landkraftwagen oder Postkraftwagen, das Führen von Kraftfahrzeugen aller Art, das Halten von Personenkraftwagen und Krafträdern, sie werden ersucht, die Schlüssel an sämtlichen Behältnissen, Schränken usw. so stecken zu lassen. Ebenso die inneren Wohnungsschlüssel. Soweit sie die Schlüssel an einem besonderen Schlüsselbund haben, sind sie von diesem abzumachen und an das Behältnis, zu dem sie gehören, zu stecken. Den Haus- und Korridorschlüssel haben sie mit einem Bändchen und einem daran befestigten Stück Pappe zu versehen und ihren Namen und Wohnung und Kennnummer darauf zu schreiben. Diese Schlüssel haben Sie dem beauftragten Beamten zu übergeben. Vor Verlassen der Wohnung ist das Ihnen ausgehändigte Vermögensverzeichnis mit der Verordnung vom gesetzlich das Einziehungsverfahren im Administrativwege ausgedehnt. Zur Einziehung zuständig nach einer Anweisung die einziehende Unterbehörde, vor der Durchführung der Einziehung unter Beigabe des Aktenmaterials, Vernehmungen und Sachwerteverzeichnis, die Feststellung zu beantragen, dass die Eigentümer einen Feststellungsbescheid, die Bestimmungen der Verordnung aufgrund dieses Bescheides, das Einziehungserkenntnis von der Unterbehörde, das Einziehungsverfahren delegiert in eigener Zuständigkeit. Solche Einziehungserkenntnisse nach Einsetzen der Transporte der Zentralstelle, diese Verordnung zurückgelassene Sachwerte als im Reichsgebiet liegend, diese Erkenntnisse grundsätzlich im amtlichen Teil, diese Verordnung angewendet. Erstens, Abschiebung. Zweitens, Abschiebung. Drittens, Abschiebung. Viertens, Abschiebung. Fünftens, Erklärung. Sechstens, Einflussnahme. Siebtens. Einwirkung. Achtens. Durchführung. Auch in den Fällen, in denen Juden ohne Befehl Anlage 13, 14 und 15 oder befehlswidrig Anlage 8 und 9 getötet wurden, konnten unlautere Motive nicht festgestellt werden. Der Entwurzelungsprozess. Sonderproblem 1. Der Entwurzelungsprozess. Sonderproblem 2. Der Entwurzelungsprozess. Sonderproblem 3. Der Entwurzelungsprozess. Sonderproblem 4. Aushebung und Transport. Von den Juden und Jüdinnen, die aus Deutschland ausgewandert werden, der erste Transport geht am Freitag, den 20.10.1939 um 22 Uhr vom Aspang-Bahnhof ab. Definition: Entlassungen, Enteignungen, Konzentration. Definition: Tod durch Erschöpfung, Tod durch Verhungern, Sterilisation. Definition: Lokale Tötungsoperationen, mobile Tötungsoperationen, zentrale Tötungsoperationen. Definition: Es gibt kein unschuldiges Blut jüdischer Kinder in der Welt. Das gesamte jüdische Blut ist schuldig. Das ist die Strafe, die auf euch gewartet hat, wegen eurer Sünde. Zuhörer, heil. Zuhörer, heil. Zuhörer, heil. Heilrufe, Heilrufe, Heilrufe, Heilrufe, Heilrufe, Heilrufe, Heilrufe, Heilrufe, Heilrufe, Beifall. Heilrufe, Heilrufe, Heilrufe, Heilrufe, Beifall. Heilrufe, Heilrufe, Heilrufe, Heilrufe, Beifall. Beifall. Heilrufe, Heilrufe, Sprechchöre. Heilrufe, Heilrufe, Heilrufe, Zuhörer, heil. Zuhörer, heil. Zuhörer, heil. Im Interesse der Erreichung, zumal bereits in laufenden Transporten, über die Vorausmaßnahmen alle erforderlichen Vorbereitungen als weitere Lösungsmöglichkeit einer gleichen Auffassung, nach entsprechender vorheriger Genehmigung mit dieser Endlösung sozialpolitische Notwendigkeiten, der allfällig verbleibende Restbestand, unter Trennung der Geschlechter mit anschließendem Frühstück, zum Gegenstand einer Aussprache, am Großen Mannsee Nummer 5658. Pazifizieren. Sonderbehandlung. J-Aktion. J-Transporte. Abliquidieren. Ausrottungserleichterungen. Die Zeitangaben des Fahrplans entsprechen der Stundenzählung 0 bis 24. Ich muss, wenn ich die Dinge rasch erledigen will, mehr Transportzüge bekommen. Transportzüge. Die Deportationszahlen für die Zonen Römisch 1 bis Römisch 5 sind in der Tabelle 71 wiedergegeben. Klammer auf. Circa 40% für J-Transporte, Titel 21-7b. Klammer zu. »92-28 von Setzischow nach Treblinka. 92-29 Leerzug. 92-30 von Jüdlowitz nach Treblinka. 92-31 Leerzug. 92-32 von Jüdlowitz nach Treblinka. 92-33 Leerzug. 92-34 von Kosjenice nach Treblinka. 92-35 Leerzug. 2400. 2600. 4600. 6600. 9100. Stärke unbekannt. Stärke unbekannt. 10600. Stärke unbekannt. Stärke unbekannt. Stärke unbekannt. 12600. 14.600. 16.600. 17.600. 21.000. 21.400. 26.400. 27.030. 29.330. 30.530. 32.030. 35.079. 36.079. 38.749. 39.249. 40.449. Luft an der Seeküste und auf offenem Heideland. Luft auf der Spitze des Mont Blanc. Luft in Chamonix. Luft im Schlafzimmer, morgens. Luft im Parterre eines Theaters, 11 Uhr abends. Luft in großen Bergwerksräumen. Luft in Schächten. Luft im Zimmer einer Elementarschule. Luft in einem geschlossenen Stall. Luft in demselben Stall, gelüftet. Luft in Sümpfen. Luft, in welcher Kerzen verlöschen. Luft, in der man für einige Minuten schwer aushalten kann. Eins. Die ihre alsbaldige planmäßige Tötung nicht ahnenden Menschen klatschten Beifall, brachen teils in Jubel und Hochrufe aus. 2. Mit kleinen Stücken Bindfaden, die ein kleiner vierjähriger Judenjunge verteilt, werden die Schuhe zusammengebunden. 3. Die Menschen warten in ihren Gaskammern. man hört sie weinen. Wie in der Synagoge, sagt Professor Dr. Pfannenstiel, Professor für Gesundheitslehre, und er horcht mit dem Ohr an der Holztüre. 4. Das Schauglas, das sich in jeder Tür befand, hatte sich verhältnismäßig schnell von innen beschlagen. 5. Die Toten stehen noch immer aufrecht, wie Säulen aus Basalt. Sie konnten nicht umsinken oder sich neigen. 67 folgende, Probevergasung 136 folgende, Vernichtungsvorgang 63 fortfolgende, Zahl der Opfer 136. Lagerbeschreibung 162 folgende, Probevergasung 165 folgende, Vernichtungsvorgang 166 fortfolgende, Gesamtzahl der Opfer 150 fortfolgende. Einrichtung des Lagers 259 fortfolgende, Sonderkommando 262 fortfolgende, Vernichtungsvorgang 268 fortfolgende, Zahl der Opfer 288 fortfolgende. Sehen Sie doch zu, ob Sie nicht einen Mann bekommen, der in einer genialen und künstlerischen Weise dieses ganze Leistungssystem in allen Lagern entwickelt. Betreffs der Raumbedürfnisse. Auf dem weiteren Dienstweg. Krematorien anbetrifft. Oder das Gaseinströmgerät. Maschinentechnisch bearbeitet. Die übrigen Menschen werden in den Bunker geführt und dort durch Gas getötet. Die übrigen Deportierten werden in den Gaskammern getötet. Die übrigen 449 Deportierten werden in den Gaskammern getötet. Die übrigen Menschen werden in den Gaskammern getötet. Die übrigen 375 Männer werden in den Gaskammern getötet. Die übrigen 155 Deportierten werden in den Gaskammern getötet. Die übrigen 26 Deportierten werden in den Gaskammern getötet. Die übrigen Deportierten werden in den Gaskammern getötet. Die übrigen 191 Menschen werden in den Gaskammern getötet. Die übrigen 222 Deportierten werden in den Gaskammern getötet. Die übrigen 216 Frauen werden in den Gaskammern getötet. Die übrigen Deportierten werden in den Gaskammern getötet. Die übrigen 200 Deportierten werden in den Gaskammern getötet. In den Gaskammern der Bunker Nummer 1 und Nummer 2 werden annähernd 5000 jüdische Männer, Frauen und Kinder getötet. Die übrigen 316 Deportierten werden in den Gaskammern getötet. Die übrigen 470 Menschen werden in den Gaskammern getötet. Die übrigen Deportierten werden in den Gaskammern getötet. Nach der Selektion wird sie mit den übrigen Deportierten zu den Gaskammern geführt. Die übrigen 794 Menschen werden in den Gaskammern getötet. Die übrigen 264 Deportierten werden in den Gaskammern getötet. Die übrigen 766 Deportierten werden in den Gaskammern getötet. Die übrigen 481 Deportierten werden in den Gaskammern getötet. Die übrigen 712 Deportierten werden in den Gaskammern getötet. Die übrigen wahrscheinlich 1898 Menschen werden in den Gaskammern getötet. Die übrigen 328 Menschen werden in den Gaskammern getötet. Sie alle werden in den Gaskammern getötet. Die übrigen 876 Menschen werden in den Gaskammern getötet. Die übrigen 638 Menschen werden in den Gaskammern getötet. In den Gaskammern der Bunker Nummer 1 und Nummer 2 wird ein Transport mit 2000 jüdischen Männern, Frauen und Kindern getötet. Die übrigen 147 Deportierten werden in den Gaskammern getötet. Die übrigen 897 Menschen werden in den Gaskammern getötet. Die übrigen 817 Deportierten werden in den Gaskammern getötet. Wie viele Menschen mit diesem Transport eingetroffen sind und wie viele von ihnen in den Gaskammern getötet werden, ist nicht bekannt. Die übrigen 380 Deportierten werden in den Gaskammern getötet. Die übrigen 892 Deportierten werden in den Gaskammern getötet. Die übrigen 250 Deportierten werden in den Gaskammern getötet. Die übrigen 908 Deportierten werden in den Gaskammern getötet. Die übrigen 780 Deportierten werden in den Gaskammern getötet. Die übrigen 737 Deportierten werden in den Gaskammern getötet. Die übrigen etwa 620 Deportierten werden in den Gaskammern getötet. Die übrigen etwa 600 Menschen werden in den Gaskammern getötet. Alle mit diesem Transport angekommenen Menschen werden in den Gaskammern getötet. Es ist nicht bekannt, wie viele Deportierte in den Gaskammern getötet werden. Dann kommen 676 Menschen in den Gaskammern ums Leben. Das letzte Jahr oder Monat oder Stunde. Rivka Kligermann, Sala Passstein, Josek Peikus, Luba Gatz, Motek Fischbaum, Feiger Margules, Dvorja Rosenberg, Hanna Seidenwach, Rivka Kligermann, Sala Passstein, Josek Peikus, Luba Gatz, Motek Fischbaum, Feiger Margules, Dvorja Rosenberg, Hanna Seidenwach. Teilweise kamen täglich 10.000 Einheiten angefahren. Das Tempo bestimmte nicht ich. Ich konnte nur eines machen. Ich konnte es in so eleganten Bahnen wie nur möglich fließen lassen. Dann hat der in den Kamin das Gas reingeschüttet und da ging's. Und der Ton wird immer leiser, bis er dann gar nicht mehr da ist. Krematorium 2 am Tage, Krematorium 2 in der Nacht, Krematorium 3 am Tage, Krematorium 3 in der Nacht, Krematorium 4 am Tage, Krematorium 4 in der Nacht, Krematorium 5 am Tage, Krematorium 5 in der Nacht. Es ist zurzeit kaum möglich, die Liquidierungsziffer auf der bisherigen Höhe zu halten. Befehl vom 31.08.42 des Kommandeurs der Ordnungspolizei im Generalgouvernement römisch 1a-1526-42-Tagesbefehl Nummer 1117-42G, Verfügung des SS und Polizeiführers römisch 3, Tagesbefehl Nummer 474-42G vom 29.08.42. Da schon unsere nächste Generation diese Frage nicht mehr so lebensnah und aufgrund der ergangenen Erfahrung nicht mehr klar genug sehen wird und die nun einmal ins Rollen gekommene Angelegenheit nach Bereinigung drängt, muss das Gesamtproblem Wissen Sie etwas von der schwarzen Wand? Nein. Wissen Sie etwas von der Kiesgrube? Nein. Wissen Sie etwas vom Block 11? Nein. Wussten Sie etwas von den Gaskammern? Nein. Haben Sie die lodernden Flammen gesehen? Es war schon spät und begann dunkel zu werden. Mit einem Mal bemerkte ich seltsame Erdbewegungen. Klumpen von Erde flogen wie aus eigenem Antrieb in die Luft. Und über der ganzen Schlucht war Dampf. Es war wie ein langsamer Vulkan, als ob Lava gerade unter der Erdoberfläche brannte. Blobel lachte und machte eine Bewegung mit der Hand auf die Straße hinter uns und vor uns und über die ganze Schlucht. Die Schlucht von Babi Yar. Hier liegen meine 30.000 Juden, sagte er. An einem Tag bis zu 3.000. Binnen 24 Stunden etwa 2.000. Etwa 5 Monate lang insgesamt 300.000. Etwa 4 Monate lang 240.000. Mit allen Vorbehalten bei 500.000. Vor allem haben sich die Liquidierungen eingespielt. Ladung, Klammer auf, in Tonnen, Klammer zu. 18, 18, 10, 10. 10, 10, 10, 10, 10, 10. Zehn, zehn, zehn, zehn, zehn, zehn. 10, 10, 10, 10. Zehn, zehn, zehn, zehn, zehn, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Ich fiel in die Grube, aber ich fühlte überhaupt nichts. Und ich merkte nur, dass irgendetwas Schweres auf mir liegt. Ich war überzeugt, dass ich nicht mehr am Leben geblieben war, dass ich tot war. Aber irgendwie merkte ich trotzdem irgendetwas. Ich merkte, dass ich ersticke. Leute fielen immer weiter auf mich. Ich fing an, mich zu rühren. Ich merkte, dass ich mich rühren kann, dass ich am Leben geblieben bin. Ich fühlte, dass ich unter der Last der Menschen, die auf mich herauffielen, erstickte. Aber ich kämpfte darum, dass ich nicht ersticke. Ich hatte überhaupt keine Kraft mehr. Und plötzlich fühlte ich trotzdem, dass ich langsam, aber sicher emporkomme und aus der Grube mich über die Menschenmenge, die auf mir war, hinwegsetzte. »416 Juden, 47 Jüdinnen, 2514 Juden, 32 Juden, 14 Juden und 5 kommunistische Funktionäre, 6 kommunistische Funktionäre, 32 Juden, 2 Jüdinnen, 1 Litauerin, 2 litauische Kommunisten, 1 russischer Kommunist, 21 Juden, 1 Russe, 9 litauische Kommunisten, 8 kommunistische Funktionäre, Klammer auf, 6 davon Juden, Klammer zu, 39 Juden, 14 Jüdinnen, 17 Juden, 2 Jüdinnen, 4 litauische Kommunisten, 2 Kommunisten, 25 Litauerinnen, 1 deutscher Kommunist, 59 Juden, 11 Jüdinnen, 1 Litauerin, 1 Pole, 22 litauische Kommunisten, 9 russische Kommunisten, 1 Jude, 83 Juden, 12 Jüdinnen, 14 russische Kommunisten, 15 litauische Kommunisten, 1 Russe oder Politruk, 90 Juden, 13 Jüdinnen, 234 Juden, 15 Jüdinnen, 19 russische Kommunisten, 20 litauische Kommunisten. Übertrag. Blatt 2. Übertrag. 254 Juden, 3 litauische Kommunisten, 27 Juden, 11 litauische Kommunisten, 235 Juden, 16 Jüdinnen, 4 litauische Kommunisten, 1 zweifacher Raubmörder, 13 Juden, 2 Mörder, 254 Juden, 42 Jüdinnen, 1 polnischer Kommunist, 2 litauische NKWD-Agenten, 1 Bürgermeister von Jonowa, der den Befehl zum Anzünden der Stadt Jonowa gab, 170 Juden, 1 USA-Jude, 1 USA-Jüdin, 33 Jüdinnen, 4 litauische Kommunisten, 362 Juden, 41 Jüdinnen, 5 russische Kommunisten, 14 litauische Kommunisten, 213 Juden, 66 Jüdinnen, 483 Juden, 87 Jüdinnen, 1 Litauer war Leichenflederer an deutschen Soldaten, 620 Juden, 82 Jüdinnen, 484 Juden, 50 Jüdinnen, 450 Juden, 48 Jüdinnen, 1 Litauer, 1 russischer Kommunist, 617 Juden, 100 Jüdinnen, 1 Verbrecher, 497 Juden, 55 Jüdinnen, 3200 Juden, Jüdinnen und jüdische Kinder, 5 litauische Kommunisten, 1 Pole, 1 Partisane, 294 Jüdinnen, 4 Judenkinder, 493 Juden, 432 Russen, 56 Litauer, Klammer auf, alles aktive Kommunisten, Klammer zu, 689 Juden, 402 Jüdinnen, 1 Polin, 711 intellektuelle Juden aus dem Ghetto als Repressalie für eine Sabotagehandlung, 289 Juden, 255 Jüdinnen, 1 russischer Kommunist, 3 russische Kommunisten, 5 Letten, dabei war 1 Mörder, 1 russischer Gardist, 3 Polen, 3 Zigeuner, 1 Zigeunerin, 1 Zigeunerkind, 1 Jude, 1 Jüdin, 1 Armenier, 2 Politruks. Übertrag. Blatt 3. Übertrag. Geisteskranke. 269 Männer, 227 Frauen, 48 Kinder, 1312 Juden, 4602 Jüdinnen, 1020 Judenkinder, 112 Judenkinder, 627 Jüdinnen, 421 Judenkinder, 230 Juden, 275 Jüdinnen, 159 Judenkinder, 767 Juden, 1113 Jüdinnen, ein litauischer Kommunist, 687 Judenkinder, eine russische Kommunistin, 402 Juden, 738 Jüdinnen, 209 Judenkinder, 1911 Juden, Jüdinnen und jüdische Kinder, 1078 Juden, Jüdinnen und jüdische Kinder, 212 Juden, 4 russische Kriegsgefangene, 47 Juden, 165 Jüdinnen, 143 Judenkinder, 76 Juden, 192 Jüdinnen, 134 Judenkinder, 710 Juden, 767 Jüdinnen, 599 Judenkinder, 20 Juden, 567 Jüdinnen, 197 Judenkinder, 582 Juden, 1731 Jüdinnen, 1469 Judenkinder, 233 Juden, 1763 Juden, 1812 Jüdinnen, 1404 Judenkinder, 109 Geisteskranke, eine deutsche Staatsangehörige, die mit einem Juden verheiratet war, eine Russin. Übertrag. Blatt 4. Übertrag. 10 Juden, 69 Jüdinnen, 20 J-Kind. 73 Juden, 113 Jüdinnen, 61 J-Kind. 112 Juden, 1200 Jüdinnen, 244 J-Kind. 30 Juden, 72 Jüdinnen, 23 J-Kind. 26 Juden, 72 Jüdinnen, 46 J-Kind. 207 Juden, 260 Jüdinnen, 195 J-Kind. 86 Juden, 110 Jüdinnen, 86 J-Kind. 20 Juden, 41 Jüdinnen, 22 J-Kind. 42 Juden, 113 Jüdinnen, 97 J-Kind. 448 Juden, 476 Jüdinnen, 201 J-Kind. 247 Juden, 6 Jüdinnen. 22 Juden, 64 Jüdinnen, 60 J-Kind. 6 Juden, 61 Jüdinnen, 126 J-Kind. 2 Juden, 71 Jüdinnen, 86 J-Kind. 47 Juden, 118 Jüdinnen, 13 J-Kind. 1123 Juden, 1849 Jüdinnen, 1737 J-Kind. 16 Juden, 412 Jüdinnen, 415 J-Kind. 412 Juden, alle Jüdinnen, alle J-Kind. 287 Juden, 640 Jüdinnen, 352 J-Kind. 67 Juden, 370 Jüdinnen, 303 J-Kind. 223 Juden, 355 Jüdinnen, 276 J-Kind. 541 Juden, 141 Jüdinnen, 149 J-Kind. 60 Juden, 70 Jüdinnen, 25 J-Kind. 229 Juden, 348 Jüdinnen, 340 J-Kind. 68 Juden, 197 Jüdinnen, 149 J-Kind. Strafaktionen gegen 43 Bewohner, die die russischen Partisanen verpflegt haben und teilweise im Besitz von Waffen waren. 412 Juden, 615 Jüdinnen, 581 J-Kind, Klammer auf, Kranke und Seuchenverdächtige, Klammer zu. Übertrag, Blatt 5. Übertrag, 633 Juden, 1107 Jüdinnen, 496 J-Kind, Klammer auf. Beim Abführen dieser Juden entstand eine Meuterei, die jedoch sofort niedergeschlagen wurde. Dabei wurden 150 Juden sofort erschossen, 7 Partisanen wurden verletzt, Klammer zu. 315 Juden, 712 Jüdinnen, 818 J-Kind, Klammer auf, Strafaktion, weil im Ghetto auf einen deutschen Polizisten geschossen wurde, Klammer zu. 2007 Juden, 2920 Jüdinnen, 4273 Judenkinder, Klammer auf, Säuberung des Ghettos von überflüssigen Juden, Klammer zu. 485 Juden, 511 Jüdinnen, 339 J-Kind, 36 Juden, 48 Jüdinnen, 31 J-Kind, 1158 Juden, 1600 Jüdinnen, 1175 J-Kind, Klammer auf, Umsiedler aus Berlin, München und Frankfurt am Main, Klammer zu, 693 Juden, 1155 Jüdinnen, 152 J-Kind, Klammer auf, Umsiedler aus Wien und Breslau, Klammer zu, 17 Juden, eine Jüdin, die gegen die Ghetto-Gesetze verstoßen hatten, ein Reichsdeutscher, der zum jüdischen Glauben übergetreten war und eine Rabbinerschule besucht hatte, dann 15 Terroristen der Kalinin-Gruppe, 9012 Juden, Jüdinnen und Judenkinder, 425 Juden, 19 Jüdinnen, 8 Kommunisten, 9 Kommunistinnen, 864 Juden, 2019 Jüdinnen, 817 Judenkinder, Klammer auf, Sonderaktion, weil von Juden auf deutsche Soldaten geschossen wurde, Klammer zu, Übertrag. Platz 6, Übertrag. 993 Juden, 1670 Jüdinnen, 771 J. Kind, 337 Juden, 687 Jüdinnen, 247 J. Kind und 4 litauische Kommunisten, 128 Juden, 176 Jüdinnen, 99 J. Kind, 468 Juden, 495 Jüdinnen, 196 J. Kind, 512 Juden, 744 Jüdinnen, 511 J. Kind, 215 Juden, 229 Jüdinnen, 131 J. Kind, 989 Juden, 366 Juden, 483 Jüdinnen, 390 J. Kind, 1169 Juden, 1840 Jüdinnen, 717 J. Kind, 382 Juden, 507 Jüdinnen, 257 J. Kind, 718 Juden, 1063 Jüdinnen, 586 J. Kind, 1766 Jüdinnen, 812 J. Kind, 946 Juden, 789 Jüdinnen, 362 J. Kind, 340 Juden, 749 Jüdinnen, 18 J. Kind, 6 Kriegsgefangene, 8 Polen, 3 Kriegsgefangene, 9 Juden, 46 Jüdinnen, 8 J. Kinder, 1 Pole wegen Waffenbesitz und Besitz von anderem Kriegsgerät, 629 Juden, 1285 Jüdinnen, 1126 J. Kind und 19 Kommunisten, 4000 Juden durch Pogrome und Exekutionen. Summa. Zunächst wurden die Vernichtungsvorgänge abgewickelt. Später kam aus Berlin ein Mann namens Kerper als Bevollmächtigter für das Zahngold. Im nächsten Saal saßen an Fenstertischen, von innen noch unterstützt durch kaltblaues Licht, Männer in weißen Kitteln. Die wogen lose Diamanten, Saphire, Smaragde, Rubine und dergleichen. Sie wuschen sie in Flüssigkeiten, die scharf rochen, beäugten sie durch Lupen, setzten ihre Karatzahl und damit den Wert fest. Das glitzerte und blitzte in den Schalen in allen Farben des Regenbogens. Unbeschadet der zu erwartenden Gesamtanordnung hinsichtlich Verwertung des beweglichen und unbeweglichen Besitzes der umgesiedelten Juden wird hinsichtlich des eingebrachten Gutes, das künftig in allen Anordnungen als Diebes-, Hehler- und Hamstergut zu bezeichnen ist, schon jetzt Folgendes bestimmt. Barbeträge in deutschen Reichsbanknoten. Devisen, gemünzt oder ungemünzt. Edelmetalle. Schmuckstücke. Ganz- oder Halbedelsteine. Perlen. Zahngold und Bruchgold. Uhren jeder Art. Wecker. Füllfederhalter, Drehbleistifte, Rasierapparate für Hand- und elektrischen Betrieb, Taschenmesser, Scheren, Taschenlampen, Brieftaschen und Geldbörsen, Männerwäsche, Männerkleidung einschließlich Schuhzeug, Frauenkleidung, Frauenwäsche einschließlich Fußbekleidung, Kinderkleidung und Kinderwäsche einschließlich Schuhzeug, Federbetten, Steppdecken, Wolldecken, Anzugstoffe, Schirme, Stöcke, Thermosflaschen, Ohrenschützer, Kinderwagen, Kämme, Handtaschen, Ledergürtel, Einkaufstaschen, Tabakpfeifen, Sonnenbrillen, Spiegel, Bestecke, Rucksäcke, Koffer aus Leder und Kunststoffen, Bettlaken, Bettbezüge, Kopfkissen, Handtücher, Wischtücher, Tischdecken, Brillen und Augengläser, Edelpelze aller Art, verarbeitet und unverarbeitet, Pelzwaren unedler Art, Schafpelze, Hasen, Kaninchenpelze und so weiter. Eigenbedarf an Steppdecken, Wolldecken, Thermosflaschen, Ohrenschützern, Kämmen, Bestecken und Rucksäcken kann von Lublin und Auschwitz gegen Vergütung aus Haushaltsmitteln entnommen werden. Zeit- und personalraubende kleinliche Wertfeststellungen können unterbleiben. Drittens. Aber trotz der Sterbekost ging die Sterblichkeit nicht rasch genug voran. Klammer auf. Meldepflicht der Selbstmordversuche. Klammer zu. Wahrscheinlich werde ich dich nicht mehr sehen. Deine Stimme nicht mehr hören. Dich nicht mehr küssen. Und wie wünschte ich, dich zu sehen? Auch nur ein einziges Mal. Natürlich gab es auch keine Binden, nicht einmal Zeitungspapier. Und die Mädchen, wenn sie noch unwohl waren, halfen sich mit großen Blättern aus, Klettenblättern, wenn sie welche fanden. Dies war von der größten Wichtigkeit, denn der geringste Blutfleck auf dem Kleid führte zum Tod. Da sich die alten Gaskammern wegen der zu kleinen Außentüren als zu unpraktisch für das Herausholen der Leichen erwiesen haben, wurden große Schwingtore angebracht. Langsames Verlassen des Bettes. Den Strohsack nicht richtig geklettet. Die Decke nicht richtig zusammengelegt. Zu lange den Bettenbau vollzogen. Im Waschraum das Hemd nicht ausgezogen und sowohl zu kurzes wie zu langes Waschen. Nicht richtig in der Reihe gestanden oder die Essschale nicht vorschriftsmäßig hingehalten. Die persönlichen Utensilien im Spind nicht den Vorschriften entsprechend geordnet. Zu lange im Klosettraum verweilt. Bei der Aufstellung sich ungeschickt benommen, zu spät die Mütze abgenommen oder aufgesetzt. Beim Formieren der Arbeitskommandos zu spät angekommen. Beim Ausmarschieren gestolpert. Nicht genau in der Reihe gegangen oder das Gesicht nicht vorschriftsmäßig gewendet. Nicht rasch genug gearbeitet. Ruhepausen eingeschaltet. Den Anordnungen der Kapus nicht nachgekommen oder sie schlecht befolgt. Aufgrund der körperlichen Verfassung gewisse schwere Arbeiten nicht zu leisten vermocht. Die Kleidung bei der Arbeit zerrissen oder ein Kleidungsstück verloren. Beim Mittagessen nicht die Reihenfolge eingehalten, zum zweiten Male bei der Essenausteilung angestellt oder zu laut gesprochen. Längeres Verweilen in der Latrine. Beim Abendappell das Mützen auf und Mützen ab nicht besonders exakt durchgeführt. Spät in den Block zurückgekehrt. Sich in Unterhose ins Bett gelegt. Während der Nachtruhe im Bett gesprochen. Die Versuche, bei denen selbstverständlich die Versuchspersonen sterben können. Die Versuchsperson Wagner ließ sich nach Atemstillstand durch Druckerhöhung wieder ins Leben kommen. Anschließend setzte ich einen neuen Versuch an, den die Versuchsperson W. nicht überstand. Die Resultate der Herzstromabschreibung. Reagiert erstmals auf Anruf. Versucht, auf Kommando aufzustehen. Sagt Stereotyp, nein, bitte. Steht auf Befehl auf. Starke Ataxie. Antwortet auf alle Fragen, Moment mal. Versucht krampfhaft, sich an sein Geburtsdatum zu erinnern. typische Haltungs- und Bewegungsstereotypie. Katatonie. Murmelt Zahlen vor sich hin. Hält Kopf krampfhaft nach rechts gedreht. Versucht immer wieder auf die erste Frage nach seinem Geburtsdatum zu antworten. Frage der Versuchsperson. Darf ich atmen? Ja. Atmet tief, sagt dann: So, danke schön. Wenn ihr all diese Menschen umbringen werdet, dann nehmt doch wenigstens die Gehirne raus, dass das Material benutzt werden kann. Sie fragten mich, wie viele können sie untersuchen? Und so sagte ich ihnen eine unbegrenzte Zahl. Je mehr, desto besser. Ich gab ihnen Fixative, Gefäße und Kästen und Instruktionen für die Entnahme und Fixierung der Gehirne. Erwärmung durch Herzdiathermie? Erwärmung durch zwei Frauen? Erwärmung durch Frauen, ausgeübter Koitus? Erwärmung durch eine Frau? Erwärmung durch zwei Lichtkästen mit 16 elektrischen Birnen? Zehn Minuten nach Herausheben aus dem Wasser. 10 Minuten nach Herausheben aus dem Wasser. 7 Minuten nach Herausheben aus dem Wasser. 8 Minuten nach Herausheben aus dem Wasser. Beim Herausheben aus dem Wasser. Die Häftlinge haben nicht geweint. Die haben sich nicht gewehrt. Die haben sich reinführen lassen, haben sich auf den Stuhl gesetzt. Und haben dann da gesessen. Bis das vorbei war. Kein Wort gesprochen. Nichts. Die hätten doch können mal sagen, Oberscharführer, ach, lassen Sie mich doch leben. Oder? Keinen Ton. Kein Ton ist gefallen. Nachdem die Türe geschlossen war, führte ich durch ein Rohr, das oben rechts vom Guckloch angebracht war, eine gewisse Menge von Salzen ein. Sodann schloss ich die Öffnung des Rohres mit einem Kork, der am Ende dieses Rohres angebracht war. Dieser Kork hatte ein Metallrohr. Dieses Metallrohr schleuderte das Salz und Wasser in die Innenseite der Öffnung der Kammer, von der ich gesprochen habe. Ich beleuchtete die Innenseite des Raumes mittels eines Schalthebels, der in der Nähe des Rohres angebracht war, und beobachtete durch das Guckloch, was innerhalb des Raumes vor sich ging. "66 Minuten. 87 Minuten. 106 Minuten. 74 Minuten. 65 Minuten. 65 Minuten. 53 Minuten. 70 Minuten. 65 Minuten. 66 Minuten. 87 Minuten. 65 Minuten. Mir oblag lediglich die Durchführung der Tötung. Frist. 7 Tage und 7 Nächte. 1 Tag und 1 Nacht. 2 Tage und 2 Nächte. 4 Tage und 4 Nächte. 10 Tage und 10 Nächte. 14 Tage und 14 Nächte. 2 Tage und 2 Nächte. 1 Tag und 1 Nacht. Es kann sein, dass man uns nicht töten wird, und uns erlauben wird zu leben. Stunde des Todes. 0:15 Uhr. 0:15 Uhr. 0:15 Uhr. 0:15 Uhr. 0:15 Uhr. 0:15 Uhr. 0:15 Uhr. 0:15 Uhr. 0:15 Uhr. 0:15 Uhr. 0:15 Uhr. 0:15 Uhr. 0:15 Uhr. 0:15 Uhr. 0:15 Uhr. 0:15 Uhr. 0:15 Uhr. 0:15 Uhr. 0:15 Uhr. 0:15 Uhr. 0:15 Uhr. 0:15 Uhr. 0:15 Uhr. 0 Uhr 15. 0 Uhr 15. 0 Uhr 15. 0 Uhr 15. 0 Uhr 15. 0 Uhr 15. 0 Uhr 15. 0 Uhr 15. 0 Uhr 15. 0 Uhr 15. 0 Uhr 15. 0 Uhr 15. 0 Uhr 15. 0 Uhr 15. 0 Uhr 15. 0 Uhr 15. 0 Uhr 15. 0 Uhr 15. 0 Uhr 15. 0 Uhr 15. 0 Uhr 15. 0 Uhr 15. François, Jenö, Ernö, Mario, Dragutin, Sima, Branko, Vladislaus, Grigori, Joachim, Boris, Miodrag, Michael, Peter, Roman, Milan, Rustin, Josef, Olexa, Vladislaus, Rudolf, Vasili, Franz, Daniel, Nikolai, Johann, Seini, Pavel, Wladimir, Nikander, Vladislaus, Nikolai, Edward, Jakob, Leo, Salomon, Raphael, Seril, Isaac, Boris, Meier, Isaac, Josef, Schleime, Pnikos, Aaron, Schmiel, Dimitri, Grigori, Alexander, Schloma, Wladimir, Simon, Abram, Jakob, Fima, Jankim, Peter, Abram. Das Wegbringen der Toten vom Gasraum in den Totenraum war eine sehr schwierige und nervenzermürbende Arbeit. Es war nicht leicht, die ineinander verkrampften Leichen auseinanderzubringen und in den Totenraum zu schleifen. Diese Arbeit wurde anfänglich insofern auch erschwert, als der Boden holprig war und als man den Boden betonierte, rau gewesen ist. Durch diese Umstände war das Schleifen der Toten in den Totenraum beschwerlich. Die zu wählenden Todesursachen werden nach folgenden Gesichtspunkten bestimmt. Meine Leiche befindet sich diesseits der Schule beim Straßenwärterhaus, wo Albenio ist. Diesseits der Brücke. Ihr könnt sofort mich holen kommen. Speisezimmer der SS. Ruhezimmer der SS, Schützenzimmer der SS, Hinrichtungsraum. Dieses stille Tun müssen, die stille Tätigkeit, dieses Postenstehen vor der Weltanschauung, dieses konsequent sein müssen, kompromisslos sein müssen. Durchschrift. Handakten. Grundverfügung Römisch 3a, 25371. Eine Blattsammlung. Eine Berichtsabschrift. Geboren am 13. Januar 1869. Berichtsverfassung. Blatt 6. Blatt 1. Blatt 15. Berlin, SO 36, Pücklerstraße 44. Der Buchdrucker L. In dieser Sache vorläufig. Inhaltlich bezogen. Paragraphen 80 fortfolgende StGB. Ertappte er den Beschuldigten dabei, wie er mit Blaustift an die Wand der Bedürfnisanstalt die Worte Fußnote. 6J158-42. Verfügung. Haft. Geheim. Haft. Einschreiben. Drittens nach zwei Wochen. Viertens dies zu den Handakten. Einschreiben. Zu 2, 3, 4a bis d, 5a und b und 6a. Zu 2 bis 6a ab. Hitler, du Massenmörder. Im Auftrag. Gezeichnet vom 24. April 1934. Umschlag zu den Hauptbezeichneten. Insgesamt Verfahren. Nur 78 Reichsmark 80. Zwei in Reinschrift fertigen. Blatt 5 der Akten. Vermerkt. Tunlichst beschleunigen. Gibt der Beschuldigte auch dies zu? NSDAP zum Beispiel mit dem Antrag den am 13. Jänner in Kleinrietz geborenen Vergleiche Ländler. Insbesondere Blatt 19 und 20 der Akten. Hörten Sie. Auf frischer Tat. Drittens nach drei Wochen. Viertens dies zu den Handakten. Im Auftrag. Wenn auch der bereits 73-jährige Beschuldigte. Verfügung. Erstens. Zweitens. Drittens. Viertens. Erstens. Zweitens. Drittens. Römisch 4a 1cl 8003-42. Zu Händen von Herrn Professor Dr. nach zwei Wochen. Dies zu den Handakten. Die Sache ist als Geheimsache. Eingehend zu vernehmen. Zu schreiben unter Beifügung. Universität Berlin. Oder Vertreter Anlagen, Einbandakten. Stube, Küche und Korridor. Um eine gutachtliche Äußerung. Vermerk. Dann gegebenenfalls nochmal. Sei es der Wunsch des Gauleiters, dass Lehmann hingerichtet. Ob der Beschuldigte. Der Erwirkung eines Todesurteils aus Paragraph 5. An beliebige Unbekannte. Hauptstelle Rechtsbetreuung. Schnell mit dem Ziele der Erwirkung. Herrn Oberreichsanwalt. Herrn Obermedizinalrat. Der alsbaldigen Anklagererhebung. Oder in seiner Zurechnungsfähigkeit. Herrn Reichsanwalt. Klammer auf, Paragraph 51 Absatz 1 und 2 StGB. Klammer auf, vergleiche insbesondere Blatt 19 und 20 der Akten. Tötung Klammer des zu. Führers. Viertens dies zu den dem Handakten. Herrn Oberreichsanwalt. Über den Geisteszustand. Dass an der vorliegenden Sache der Gauleiter von Berlin interessiert sei. Erstens, Vermerk. Bericht. Lehmann Wilhelm, geboren am 13.01.69 in Kleinrietz, ist in Berlin SO 36, Pücklerstraße 44, mit seiner Ehefrau wohnhaft und polizeilich gemeldet. Die Wohnung besteht aus Stube, Küche und Korridor, wofür er 34 Reichsmark 5 Miete zahlt. Untermieter hat L nie gehabt. Seine monatliche Rente beträgt für sich und seine Ehefrau zusammen 78 Reichsmark 80. L hat selber keinen Nebenverdienst gehabt, da er arbeitsunfähig ist. Dagegen hat seine Ehefrau wöchentlich etwa 4 bis 5 Reichsmark durch Aufwartung dazu verdient. Außerdem bezog L vom Winterhilfswerk in den Wintermonaten laufend 15 bis 18 Reichsmark. Von anderen Stellen, insbesondere von seinen Kindern, ist L nicht unterstützt worden. L lebte im Hause zurückgezogen. Politisch abfällige Äußerungen will man im Hause nicht von ihm gehört haben. Eine bestimmte Zeitung wurde von ihm nicht gelesen. Ebenso wurde bei besonderen Anlässen nicht geflaggt. Seine Ehefrau hat sich jedoch an Spenden-PP, trotz ihres geringen Einkommens beteiligt, was allgemein anerkannt wird. Verschuldet ist die Familie L nicht. Seit Termin in dieser Sache. Ein Anklageabdruck. Die abschriftlich anliegende. Die Anberaumung des Hauptverhandlungstermins. In Bälde. Nicht mehr so gute Nerven. Zu 2, 3, 4a bis d, 5a und b zu und 2 bis 6a. 6J158-42G. Erstens in Reinschrift fertigen. Platz 6. Hülle 1. Blatt 1, 10-11. Erstens. Zweitens. Drittens. Blatt 7a. 18-R. Blatt 8. 17-19. Blatt 5. 7-R-8. 10, 17. Blatt 7R-Fußnote. 17. Blatt 18-19. Blatt 6-8, 10-R, 17-19. Römisch 1, die Einlassungen. Römisch 2. Der Zeuge. Römisch 3 der Strafregisterauszug. Klage ich an. Ich beantrage. Zweitens, das hochverräterische Unternehmen mit Gewalt die Verfassung des Reiches. Wobei die Tat auf Beeinflussung der Massen durch Herstellung von Schriften. Insbesondere zur Zeit der Straftat. Den Rentner Wilhelm Lehmann aus Berlin, geboren am 13. Jänner 1869 in Kleinrietz. Verheiratet. Nicht bestraft. An die Wand im Innern. Dem Volksempfinden. Und eine Umwälzung herbei. Zu Römisch 2, Nummer 1, 2, 3, 4 sind sofort. Zu Nummer 5. Feindlichen Machtvorschub. Des gesamten deutschen Volkes. Paragraph 51 Absatz 1 StGB kommt nicht in Frage. Schädigung der deutschen Kriegsmacht. Nicht mit Mitglied oder Anwärter. Todeswürdig. Im Namen. Zurzeit in dieser Sache. Ernstlich zu einem Attentat. Hochverrat unter anderem. Auf die Seite des Feindes. Er wird deshalb zum Tode. Kartei erledigt. 9.3. Fußnote. Eilt sehr für erstens hier. Unter Beifügung der unten bezeichneten Anlagen. Zweitens zur Berichtsliste 19-43. Drittens nach einem Monat. 27.4. Viertens dies zu den Handakten. Begnadigungsrecht. Landesversicherungsanstalt Berlin. Klammer auf. L.S. Klammer, Klammer zu. Auf. Siegel. Klammer mit zu. Mit der Unterschrift gleichlautend. Durch Rohrpost. Persönlich. Klammer auf. Im Doppelumschlag. Klammer zu. Innenstempel. Vertraulich. Außenanschrift. Eilt sehr. Römisch 4G 10A 4300-43G. Innenstempel. Vertraulich. Durch Rohrpost. Sofort. Vertraulich. Mit der Aufschrift persönlich. Klammer auf. Im Doppelumschlag. Klammer zu. Außenanschrift persönlich. Familienstempel vertraulich. Mit Dienstsiegel zu Unterschrift. Klammer auf, dunkler Anzug, Klammer zu. Todeswürdig. Freien Lauf. Im Auftrag. Fünftens, unter Beifügung einer Einlasskarte. Im Auftrag. Vollstreckungshandlung. Dem Anatomisch-Biologischen Institut. Rufname Wilhelm. Ohne Widerstreben. Gezeichnet K, gezeichnet R. 16 Sekunden. Die ihr am Leben bleibt, vergesst nie unsere unschuldige kleine jüdische Straße. Ich habe das mittlere normale Leben eines Mannes gelebt und habe nicht zensuriert. Ich bin sehr glücklich, zensuriert, es an der Pforte des Todes zu bestätigen und beizufügen, dass ich zensuriert, was zensuriert, immer zensuriert, ein ganzer Abschnitt zensuriert, meinen zahlreichen Kameraden und Freunden zensuriert, die zensuriert, und das hatte ein zensuriert, für zensuriert, uns sagend zensuriert, ich denke das zensuriert. Lassen Sie mich zum Schluss noch darauf hinweisen, wie leicht es war, Menschen dazu zu bringen, andere Menschen umzubringen. Man musste ihnen nur die richtige Motivation geben. Das Personal der Euthanasieanstalten hätte vermutlich auch jede andere Bevölkerungsgruppe in der gleichen Weise ausgerottet, wenn es befohlen worden wäre. Es ist ganz einfach. Die Atemzüge hören auf. Einmal bei dem, dann bei jenem. Keiner ist imstande, einem anderen zu helfen. Die Leichen bleiben auf den Betten liegen, neben den Lebenden oder Halbtoten. Lebende und Tote, alles vermischt. Es gibt fast keine Grenze zwischen den einen und den anderen. Fast keinen Unterschied. Zu der Zahl von 34.165 Toten müssen noch gerechnet werden? Drei Mann stiegen mit Haken in das Grab hinunter und zwei standen mit einem zweiten Haken oben. Die drei, die unten standen, schlugen den Haken in die Leiche und zogen sie von dem Platz weg, wo sie sich gerade befand. Die zwei von oben schlugen dann ihren Haken in die geeignete Stelle hinein, damit die Leiche nicht in zwei Teile riss, und zogen sie hinauf. Hier legten Träger zwei bis vier Leichen auf Tragen. Bei jeder Trage arbeiteten zwei Mann, welche die Leichen zur Brandstelle trugen, die sich in der Nähe der Gräber befand. Der Brandmeister goss Benzin und Öl auf das gestern angelegte Fundament und zündete es an. Die Träger stiegen mit den Tragen auf die vorbereiteten Erhöhungen und warfen die Leichen ins Feuer. Auf der einen Seite stieg das Trägerpaar hinauf und auf der anderen stieg es herunter, um den nächsten Trägern nicht im Wege zu sein, die ihnen mit Leichen folgten. Der Träger musste sich die Hände immerzu mit Sand einreiben, weil die Hände und die Handgriffe der Tragen vom Anfassen der Leichen glitschig wurden. Der Brandmeister, vom Rauch geschwärzt und vom Feuer versengt, hielt in der Hand einen eisernen Haken, mit dem er fortwährend im Feuer rührte und regelte den Betrieb. Dies ist mein letzter Brief, und ich lasse dich wissen, dass ich am 1. September um 6 Uhr erschossen worden bin. Unausgeglichene Werte, beobachtete Tote. Ausgeglichene Werte, rechnungsmäßige Tote. Unterschiede zwischen beobachteten und berechneten Toten. Unausgeglichene Sterbenswahrscheinlichkeiten, beobachtete Tote. Ausgeglichene Sterbenswahrscheinlichkeiten, rechnungsmäßige Tote. Unterschiede zwischen beobachteten und berechneten Toten. Schlusskurve. 2. In den Totenbüchern. 3. In den Totenbüchern. 4. In den Totenbüchern. 5. In den Totenbüchern oder Zugangsbüchern. 6. Exekutierte, die in den Totenbüchern. 7. In den Totenbüchern. 8. In den angeführten Totenbüchern. 9. In den Totenbüchern nicht aufscheinend. 10. Die Gesamtzahl der in den Totenbüchern. Nächsten Sonntag hören Sie hier in SWR 2 um 18.20 Uhr die Ursendung Jan von Lothar Trolle. Thank you.

Sie hörten das Julia Kadel-Trio mit den Stücken Im Vertrauen, Fragen, 2,50, Nicht bleiben und Alles wollen. SWR 2 Nachrichten.